kids know what you're about to get into. If you don't, you better buckle up and get ready for the ride of your life. Yes, you're about to get into the sounds of Mr. Felix, and he is about to rock your body down. Fierce. So get ready to get ready and get ready to get ready for a new experience. So Felix, work the box, boy. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Yeah. Bicycle. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Third rule of Fight Club, someone yells stop, goes limp, taps out. The fight is over.

sick. I'm sick. campaign of fear and consumption. We like nonfiction and we live in fictitious times. We live in a time where we have fictitious election results that elects a fictitious president. We like nonfiction. We like nonfiction and we live in fictitious times. We live in a time where we have fictitious election results that elects a fictitious president. We like nonfiction. We like nonfiction and we live in fictitious times. We live in a time where we have fictitious election result that elects a fictitious president. We are against this war, Mr. Bush. Shame on you, Mr. Bush. Shame on you. And anytime you've got the pulse of 66 against you, your time is up. Thank you.

Schallplatte ausmache, dann muss ich so eine Senderreise machen, ja, also Senderreise, dann fährt man so von Anstalt zu Anstalt, also von Funkhaus zu Funkhaus, ja, ne? Und macht Reklame für deine neueste Scheibe, ja. Und jetzt muss ich da Ruhe, also ich war gerade gestern auf der Senderreise, fragte ich da für die ganze Programme, was verkaufen wir denn so furchtbar? Oh Gott, sag ich, vormittags eine und nachmittags flaut es dann ein bisschen ab. Thank you.

Ordentlicher Schlag in die Schnauze. Wichser, echt? Ich bin nicht gewillt, mich auf eine solch widerliche Diskussion eben zu begeben. Du bist ja noch nicht in der Lage, eine Grammatik korrekt Artikulation zu implizieren. Ich sauge und sage, wie die so lange gesoffen ist, aber dann fliege ich liegen, echt, ey. Ja, jetzt checkt ihr aber langsam hier. Regarde ton pote, il est cool, il a une super chemise en plus. Bon bah c'est bien parce que t'es sympa, mais tu me rajouteras un petit beignet quand même.